Wenn ich was zu sagen hab und die anderen mich verstehen, wenn stets eine Rollbahn frei ist für die nächsten Flüge, wenn ich ein paar Freunde find, die an meine Seite gehen und der Lebensbrunnen voll ist für die durstigen Züge. Wenn ich eine Heimat kenn und die Heimat kennt mich wieder, wenn ich wachs wie eine Winde hoch an ihren Türmen, wenn es eine Liebe gibt und ein stilles Bett im Fliede, wenn ich fahr die vollen Segel in den Lebensstürmen, wenn ich allzeit jedermann offen kann in schauen und dem Nächsten kann vertrauen, nämlich bin ich glücklich. Muss man nicht König der Welt sein, nein, nur über sich alleine. Muss man nicht Ruhm oder Geld rein, kommt man nur mit sich ins Reine. Wenn ich weiß, dass man mich braucht und kann meine Kraft erschöpfen und verschenken alle meine Blumen augenblicklich, wenn ich was mein Leben